Dich das erste Mal gesehen, das wird uns erstmal gar nicht gesehen. Interessant, wie sich Dinge dann drehen. So schnell, ständig. Weiß nicht, was du meinst mit den Nachrichten, die du mir schreibst. Ist es mehr oder nur so als Freund? So spät, so spät.